An einem Ort allerdings wurde der Detective trotz seiner wachsenden Berühmtheit und der Erfolge seines Squad keineswegs als Held gefeiert: im NYPD. Petrosinos Kollegen sabotierten seine Einheit, wo sie konnten. Man warf ihm alle möglichen Steine in den Weg, schrieb die Washington Post, und er durfte sich nie auf die Unterstützung seiner Vorgesetzten oder Rangniederen verlassen. Sie alle verhielten sich gleichermaßen herablassend gegenüber dem Italian Squad und ließen keine Gelegenheit aus, deren Arbeit zu behindern. Schon bald nach Gründung der Einheit war Petrosino überzeugt, dass Angehörige seines eigenen Departments ihn bespitzelten. Gewisse Kommunalpolitiker, berichtete die Post, waren erbitterte Gegner des Italian Squad, und die hatten genügend Einfluss auf die Uniformierten, um diese zu zwingen, ihnen persönlich Bericht zu erstatten. Petrosino hatte solche Angst vor Spitzeln, dass er seinen Detectives zu Beginn einer Ermittlung telegrafisch mitteilte, wo sie ihn treffen sollten. Er wollte nicht, dass man seinen Männern von der Mulberry Street zum Büro des Squad folgte. Dem Telefon misstraute er ebenfalls. In einer Stadt wie New York, in der sich jedes Jahr Zehntausende neue Einwanderer drängten, war eines der wichtigsten Hilfsmittel eines Mordermittlers das Polizeifoto. Verdächtige wurden nach 300 Mulberry Street gebracht und fotografiert, die Bilder in der riesigen Sammlung des Departments archiviert. Doch wenn Petrosino seine Verdächtigen ins Präsidium brachte, weigerten sich die verantwortlichen Beamten, die Fotos zu machen. Der Detective war gezwungen, einen seiner Männer, den Verdächtigen auf der Straße, in ein Gespräch verwickeln zu lassen, während er selbst eine Kamera auf ihn richtete und auf ein annehmbares Bild hoffte. Oft waren sie nicht zu gebrauchen. Als Fotograf war Petrosino eine Niete. Obendrein mussten seine Männer sich dadurch denen zeigen, die sie eigentlich unbemerkt beschatten sollten.